upright, big spin forward. Thank you very much. Yeah, Mr. Nasiri. Das ist mein Schwiegervater. Das Telefonat fand 1974 statt, dem Jahr, in dem sein Sohn den Iran verließ, um in West-Berlin zu studieren. Mein Schwiegervater hat ihn oft angerufen, manchmal auch die Gespräche mitgeschnitten. Mein Schwiegervater ist 1996 gestorben. Ich habe ihn nie kennengelernt. Ahmed und ich haben in Berlin geheiratet, ganz schlicht und standesamtlich. In der Stadt, in der wir uns ineinander verliebten. Ich bin in Polen geboren und er in Teheran. Die Entfernung zwischen unseren Geburtsorten beträgt laut Google Maps 4547 Kilometer. Die persische Gattin. Von der Herausforderung, in Iran zu heiraten. Von Renata Burovtschak. Wir sitzen in einer Maschine nach Teheran. Ich war noch nie in Ahmeds Heimat. Ich bin neugierig auf seine Familie. Ich will, dass sie mich, die Fremde, akzeptiert. In etwa 6 Stunden werden wir auf dem Flughafen Imam Khomeini landen. Ich bin aufgeregt. Die Mahnungen meiner Mutter kommen in mir hoch. Was ist, wenn mir mein frisch Angetrauter die Ausreise aus dem Iran verbietet? Sperrt er mich ein? Vielleicht in einen Wandschrank? Das ist doch das Land der Mullahs. Das Land mit der Scharia. Das Land, in dem die Frauen machen müssen, was die Männer sagen. Aber mein Ahmed? Wieso sollte er in Teheran ein anderer sein als in Berlin? Ladies and gentlemen, welcome to Teheran. Where the local time is 3:30 in the morning. Wir landen gleich. Es wird Zeit. Setz es auf. Sonst kommen die Revolutionswächter und holen dich ab. Ahmed hält mir mein Halstuch hin. Alle Frauen im Flugzeug werfen sich synchron, wie auf Befehl ein Schal oder ein Tuch, über die glänzend schwarzen oder blond gefärbten Haare. Ab diesem Zeitpunkt ist das lila Tuch mein ständiger Begleiter. Eigentlich finde ich mich damit ganz schick, wie ein Kinostar in einem Cabrio. Schau, da stehen sie alle, die ganz linke, die mit der Brille. Ist meine Mutter. Unter den übergroßen Porträts des Ayatollah Khomeini und aktueller geistlicher Anführer an der Rückwand der Empfangshalle winkt uns Ahmeds Familie zu. Ehe ich alle nur erkennen kann, lande ich in den Armen meiner Schwiegermutter, einer zierlichen, aber sehr lebhaften Frau von 84 Jahren. Ich werde geküsst und weitergereicht und mit Blumen überhäuft. Mir treten Freudentränen in die Augen. Ich schäme mich meiner Zweifel. Es ist schön, hier zu sein. Wir fahren zu 6 in einem Auto. Es kümmert niemanden hier, dass der Wagen nur für 4 zugelassen ist. Alle reden fröhlich durcheinander. Ich identifiziere nur einzelne Worte. Plötzlich wird mein Mann ernst. Hör mal, wir werden gefragt, ob wir auch hier sind, um nach den hiesigen Sitten zu heiraten. Willst du das? Ich lächle unsicher. Das nimmt die Familie wohl als Ja. Alle klatschen laut und beglückwünschen uns. Ich blicke Ahmed hilfesuchend an. Der zuckt die Schultern. Die Familie hat sich bei meiner Schwiegermutter versammelt. Ihre Wohnung verfügt über alle Errungenschaften der modernen Haushaltstechnik. Ohne die persischen Teppiche und die mit goldenen Fransen geschmückten Vorhänge käme man sich vor wie in Berlin. Es gibt ein üppiges Abendessen. Ein Eintopf mit Kräutern und Lammfleisch, Gourmet Sabzi genannt. Und einen typisch persischen Reiskuchen. Natürlich fließt kein Alkohol. Offenbar kann man auch ohne Hochprozentiges feiern. Bald werden Geschichten erzählt, Lieder gesungen. Ich amüsiere mich prächtig, obwohl ich noch nicht alles verstehe. Du hast eine Last zu tragen, mein Mädchen. Deine Brüste sind zwei Granatäpfel. Gib mir deine Granatäpfel, damit ich den Saft trinke. Meinen Schmerz stillt nur dein Granatapfelsaft. An diesem Abend kommt es mir so vor, als hätten im Iran die Frauen das Sagen. Jedenfalls in dieser Familie. Die Männer halten sich bedeckt. Die Frage, ob ich meinen Mann auch nach hiesiger Sitte heiraten würde, geht mir nicht aus dem Kopf. Am späten Abend, als alle nach Hause gegangen sind, bitte ich meine Schwiegermutter, von den Frauen der Familie zu erzählen. Die Schwiegermutter erzählt das Leben von Kobra Hanum. Im Namen des allmächtigen Gottes. Kobra war sehr klein, 2 Jahre alt. Da starben ihre Eltern. Ein Onkel, er war Arzt, nahm Kobra zu sich. Sie blieb bei ihm und seiner Frau und schaute ihm bei der Arbeit zu, schnappte in der Praxis das eine oder andere auf. Dann starben die beiden auch. Kobra war jetzt 18. Sie kam zu ihrem Bruder. Das ging nicht lange gut. Die Frau des Bruders warf sie raus. Gut, Kobra war robust. Und die Männer, du weißt ja, wie sie sind. Sie sahen sie. Eine Jungfrau, kräftig, allein in der Welt, ohne Mann. Und fingen an, sie zu belästigen. Dann hielt einer von ihnen bei der Familie um ihre Hand an. Der Mann hieß Amir, aber er wollte, dass man ihn Gossem nennt, dieser Schwindler. Er hatte seine Geburtsurkunde geändert. Aber Kobra kapierte gleich, dass er Christ ist. Die Christen haben da so ein Problem. Eine Frau versteht das schnell. Am Abend vor der Hochzeit kam sie zu mir. Er ist kein Muslim, Tante. Was soll ich tun? Aber er liebt mich. Wir werden zusammenleben. Macht ja nichts. Ich heirate ihn. Sie hat ihn, egal was, geliebt. 5 Jahre ging das gut. Er war Mechaniker und hat gut verdient. Aber dann stellte sich heraus, dass er eine andere Frau hat und 3 Kinder. Sie lebten trotzdem weiter zusammen. Kobra wurde schwanger und er verschwand. Kobra kam außer sich durch den Schnee. Es war so kalt zu mir und klagte, mein Amir, wieso kommt er nicht? Dann sagte sie, ich werde das Kind nicht behalten, ich treibe es ab. Und so war es. Amir kam zurück, sie lebten zusammen, aber er ging oft zu der anderen Frau. Er ging hin und her und meinte, ich habe schon 3 Kinder, ich will kein Kind mehr. Und zu Kobras Arzt sagte er, mach sie unfruchtbar. Und Kobra wurde nicht mehr schwanger. 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Da wusste Kobra, dass Amir mit dem Arzt gesprochen hat. Der Mann entscheidet und Schluss. Kobra war sehr traurig. Sie lebten noch etwas zusammen und dann war Amir weg und kam lange Zeit nicht wieder. Kobra sagte zu mir, ich weiß nicht mal, ob er noch lebt. Ich weiß gar nichts. Also ging Kobra zu den Behörden und ließ ihre Ehe annullieren, ließ sich bescheinigen, dass sie eine unverheiratete Frau ist und nahm den alten Namen wieder an. Sie ist älter geworden. Die Männer wollen eine junge Frau und vor allem keine, die schon mit einem anderen gelebt hat. Man muss ja Jungfrau sein. So wollen sie es haben und nicht anders. Wenn die Frau sagt, ich bin nicht mehr ganz und hab schon ein Loch, dann sagen sie, hau ab, geh weg von mir. Du bist jetzt verdorben. Andere Männer haben dich angefasst. Tja. Am nächsten Tag erkenne ich, dass wir zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt in den Iran gekommen sind. Es ist Dezember, der Trauermonat. In diesem Monat wurde Imam Hussein ermordet, der Enkel des Propheten Mohammed. Imam Hussein ist eine Zentralfigur des schiitischen Glaubens. Und fast alle Iraner sind Schiiten. Seine Gegner töteten Hussein in der Schlacht bei Karbala. Er hatte 33 Wunden von Speeren, 34 von Schwertern und unzählige Pfeile durchbohrten ihn. Simin, die Frau eines Cousins, entscheidet sich, mich, eine polnische Katholikin, eine Ungläubige, zu den religiösen Feiern für Imam Hussein mitzunehmen. Sie heißen Sine Sani, was sich auf die Brust schlagen bedeutet. Frauen und Männer verleihen damit ihrer Trauer Ausdruck. Simin ist eine attraktive, schlanke Frau Mitte 50. Und obwohl sie weder lesen noch schreiben kann und aus einem kleinen Dorf im Norden Irans stammt, ist sie wie immer sehr elegant und geschmackvoll gekleidet. Olivfarbene Hose, beiger Mantel, passendes Seidenkopftuch. Nicht in Schwarz, der Farbe der Trauer. So verzichte ich auf meinen dunklen Wintermantel und ziehe eine helle Hose und einen dünnen Mantel an. Nach einer halben Stunde Autofahrt parken wir vor einem prachtvollen vierstöckigen Haus in einer der besten Gegenden Teherans. Hinter der Eingangstür hängen mehrere schwere Vorhänge hintereinander. So gelangen wir zuerst in eine Art Schleuse, wo die Frauen ihre Schuhe ausziehen und in Plastiktüten verstauen. Ich erkenne Simin kaum wieder. Sie hat ihren beigen Mantel abgelegt und einen schwarzen Chador übergeworfen. So ähnelt sie all den Frauen, die das Gebäude stürmen und wie Krähen aussehen. Ich fühle mich unwohl. Ich gehöre einfach nicht hierher. Aber Simin schubst mich nach vorne. Wir betreten den komplett mit Teppichen ausgelegten Raum von der Größe eines Fußballfeldes. Rundherum an die Wände gelehnt sitzen vielleicht 200 Iranerinnen, junge, alte, kleine Mädchen, alle in Schwarz. Wir setzen uns in eine Ecke. Die Gastgeberin ist eine Araberin aus dem Irak. Ihr Mann ist sehr reich. In dem ganzen Haus wohnt nur eine Familie. Sie sind wirklich unbeschreiblich reich. Es werden mir verschiedene Köstlichkeiten angeboten. Ich bin froh, dass ich die Höflichkeitsfloskeln gelernt habe. Ist dir nicht kalt? Nein, alles gut. Mögen ihre Hände niemals schmerzen. Wieso nimmst du keinen Kuchen? Ich möchte jetzt keinen Kuchen. Ich bin sehr satt. Hab zu viel Brot gegessen. Es ist sehr lecker. Du musst essen. Iss. Iss den Kuchen. Ich esse den später. Mögen ihre Hände niemals schmerzen. Danke, danke schön. Eine Frau nähert sich mir. Sie ist sehr groß, ihr Rücken breit wie bei einem Holzfäller. Ihr Gesichtsausdruck? Na klar, ich fall auf wie ein Albino-Rabe unter diesen schwarzen Krähen. Was suchst du hier? Wer bist du? Zu wem gehörst du? Mit zittriger Stimme antworte ich in meinem besten Farsi. Man Renata Hastam Bosimin Omadam. Ich zeige auf meine Begleiterin. Die Gastgeberin lächelt versöhnlich. Plötzlich, ich schaue mich um. Ausnahmslos alle Frauen fangen an, sich gegen die Brust zu schlagen. Bum, bum, bum. Und dazu zu skandieren. Jo Hussein, Jo Hussein. Und fast alle weinen. Einige leise und manche ganz laut. Zu Ehren von Sarah, der Tochter des Propheten, musst du weinen. Wenn du nicht weinen kannst, sollst du wenigstens so tun. Verhülle dein Gesicht, bedecke es mit dem Kopftuch, binde deinen Chador enger zusammen. Dann kannst du sicher sein, dass dir die Tore des Paradieses offen stehen. Eine junge Schönheit mit einer Haut wie Milch und Schnee zerkratzt sich das Gesicht. Die Chadors fallen in dem Ganzen durcheinander. Die Kleider darunter sind zwar alle schwarz, aber bei vielen ausgeschnitten, manche mit Glitzer und Pailletten besetzt. Wie zu Silvester in einem polnischen Dorf. Na klar, denke ich, wo sonst können sie ihre besten Stücke zeigen? Nur da, wo keine Männer Zutritt haben. Zwei alte Frauen sitzen einander gegenüber und verpassen sich selbst Ohrfeigen. Heftiger und heftiger. Sie scheinen sich gegenseitig anzufeuern, welche am härtesten zuschlägt. Junge Frauen springen auf, reißen sich die Tücher von den Köpfen und fangen an zu tanzen, springen nach vorne und nach hinten mit roten Gesichtern, werfen die Köpfe, die langen Haare fliegen bis zur Erschöpfung. Wie in einer Gemeinschaftshysterie zeigen sie Trauer um den toten Imam. Ich verdrücke mich neben die Tür, wo es kühler ist. Simin schubst mich in die Richtung der Frauen. Ich soll mit ihnen tanzen? Nein, um Gottes Willen. Ich weiche erschrocken zurück. Plötzlich bricht der Gesang ab. Die Lichter gehen an. Ich bin gerettet. Es ist zu Ende. Die Frauen hüllen sich wieder in ihre Chadors. Sofre, ein langes Tischtuch, wird auf den Teppichen ausgerollt. Darauf werden Getränke gestellt. Iranische Seven-Ups und sehr süße Coca-Cola. Reis und Lammfleisch in Plastikbehältern. Ich krieg nichts runter. Aber das macht nichts. Alle Reste werden eingepackt und nach Hause mitgenommen. Das Leben von Elnas Hanum und Elhan Hanum, den Ehefrauen von Said. Said wollte nur eins, eine Frau. Er nahm eine, sie hieß Mariam. Kurz nach der Heirat ließ er sich von ihr scheiden, weil es böse Gerüchte über sie gab, sehr böse Gerüchte. Er sagte zu ihr, du wurdest meine Frau, aber du warst keine Jungfrau mehr. Er ließ sie weiter in seinem Haus wohnen, sprach aber trotzdem Talak, die Scheidung. Dann nahm Said Elnos zur Frau. Elnos Vater war ein sehr angesehener Mann. Ich fragte Elnos Mutter, wie alt ist sie denn, ihre Tochter? Sie ist ja noch so klein. Sie ist 15, es ist Zeit. Said war eine gute Partie und hatte Geld, war jung und sehr tüchtig. Die Mutter dachte praktisch. Sie wollte ihn unbedingt für ihre Tochter. Ich selbst habe die Braut zum Friseur geführt und geschminkt habe ich sie auch. Und in der Hochzeitsnacht haben sie ein Kind gemeistert. Das Kind war so klein, das Gesichtchen so winzig wie eine Katze, die Äuglein zu. 1 Kilo wog es nur, ein Junge. Ich sagte, jo, Hossein, und wer wird es pflegen? Aber da wusste ich schon, ich werde das Kind pflegen. Elnos war ja selbst ein Kind und hatte keine Übung. Ich sagte, wie nennen wir es? Suhrab, sagte Said. Und das Kind gehört dir, zieh es groß. Als Suhrab 10 Jahre alt war, meinte Saids Mutter, Elnos habe wohl nur Kraft für ein Kind. Wieso wird sie nicht wieder schwanger? Man muss 2 Kinder haben. Sie riet ihrem Sohn, eine zweite Frau zu nehmen. Wenn Said ein Kind mit der zweiten Frau zeugt, ist das ein Beweis, dass Elnos krank ist. Aber ich weiß, Said wollte einfach noch eine Frau. Er hatte einfach Feuer in den Schenkeln und Verlangen nach einer Jüngeren. Und er nahm eine zweite Frau. Elhan ist ihr Name. Es verging 1 Jahr, dann ein zweites. Kein Kind kam. Said ging zum Arzt und der meinte zu Said, Sie haben einfach nur ein Ei. Ein einziges Ei. Nur ein einziges Kind hat der Said. Den Suhrab. Said ist oft sehr traurig. Ich sagte, ein Kind reicht. Wenn es noch dazu ein Sohn ist, sehr gut. Der Name bleibt. Und wenn nicht, muss man damit leben. Aber ein Mädchen taugt eben nicht so viel wie ein Junge. Die Familie will mir die schönste Stadt des Iran zeigen. Meine Schwiegermutter, mein Mann Ahmed, sein Cousin Farzin und dessen Frau Naida fahren mit einem Geländewagen nach Isfahan. Ich sinne darüber nach, wie es wäre, sich den geliebten Mann mit einer anderen teilen zu müssen. Ich habe Elnas und Elham, die beiden Frauen Saids, kennengelernt und ich hätte nie gewagt, sie zu fragen. Ich frage lieber Ahmed, ob er sich vorstellen könnte, eine zweite Frau zu nehmen. Ich? Nie im Leben. Mich hat erstaunt, wie friedlich Elnas und Elham beisammen leben. Obwohl Elnas nicht nur die Ältere ist, sondern auch die Erste. Sie hat Said einen Sohn geschenkt. Sie kümmert sich jetzt um das Enkelkind. Wenn Elnas Handy klingelt, blickt Elham, die zweite Frau, auf. Sie hat kein Handy. Sie hat kein Kind zur Welt gebracht, obwohl sie kerngesund ist. Ihr Daseinszweck hat sich nicht erfüllt. Elnas und Elham geht es materiell gut. Nach islamischem Recht darf ein Mann bis zu 4 Frauen heiraten. Jeder Frau hat er einen eigenen Haushalt und ein eigenes Vermögen zu geben. So steht es in der 4. Sure des Korans. Und wenn ihr fürchtet, den Weisen nicht gerecht werden zu können, nehmt euch als Frauen, was euch gut erscheint, 2 oder 3 oder 4. Doch wenn ihr fürchtet, den Frauen nicht gerecht werden zu können, heiratet nur eine. In Isfahan steuern wir sofort die blaue Moschee an. Sie ist touristenfrei zugänglich. Das Gebäude mit seinem türkis gekachelten Innenraum hat eine unglaubliche Akustik. Ein Muezzin steht in der Mitte unter einer der blauen Kuppeln. Er trägt die traditionellen weißen Leinenkleider und lange Stiefel aus schwarzem Leder. Ein sehr schlanker Mann mit einem markanten Gesicht und einer scharfen Nase. Seine Stimme hallt in dem Raum und prallt gegen die blaue Kuppel wie gegen das Firmament des Himmels. Ich krieg Gänsehaut und feuchte Augen. Wir wollen in einem Hotel übernachten. Die junge Empfangsdame, elegant wie eine Stewardess der Emirat Airline, lächelt zuvorkommend. Aber als sie erfährt, dass mein Mann und ich keine iranische Heiratsurkunde besitzen, wird ihr Gesicht ernst. Ich zeige die Kopie unserer Eheurkunde vom Standesamt Berlin-Mitte. Sie schüttelt den Kopf. Nur das Original gilt. Wir sind verheiratet. Wer verreist mit so einem wichtigen Dokument in der Tasche? Die Empfangsdame telefoniert lange. Sie erreicht die zuständige Person nicht. Ich murmle schon, ist doch egal, schlafen eben die Frauen zusammen. Da gibt die Empfangsdame Ahmed den Schlüssel für unser gemeinsames Zimmer. Unsere Pässe behält sie. In dieser Nacht liege ich in dem Doppelbett neben meinem Mann wie eine Salzsäule. Zwischen uns eine Kluft von mindestens 1 Meter. Ich habe Angst. Kriegen wir morgen unsere Pässe zurück? Das Leben von Shirin. Shirin, meine Nichte, war sehr jung und sehr, sehr hübsch. Eines Tages hielt jemand um ihre Hand an. Die Männer der Familie warnten Shirin: Dieser Junge, der ist nicht gut für dich. Heirate ihn nicht. Aber sie wusste es besser. Er sieht so gut aus. Ich will ihn. Ihre Mutter war auch der Meinung. Ein guter Junge, sehr ansehnlich. Der Junge hat auch beteuert, ich arbeite doch, verdiene unser Brot, ich bin ein Guter. Und Shirin heiratete. Bald kam ein Junge, Asad, zur Welt. Und erst da wachte Shirin auf. Denn ihr Mann ging nicht zur Arbeit, saß nur zu Hause. Und langsam, langsam, Stück für Stück, trug er Sachen aus dem Haus und verkaufte sie. Shirin wusste nicht ein noch aus. Schließlich hat sie ihrem Mann einen Aushilfsjob bei einem Arzt besorgt. Und da arbeitete er eine Weile. Eines Tages stellte sich heraus, dass er bei dem Arzt auch klaut. Und auch bei Shirins Schwester, da hat er Gold geklaut. Shirin liebte ihn aber und gab ihm ihren eigenen Goldschmuck. Geh, verkauf den, zahle deine Schulden. Sie ging mit ihm auch ins Krankenhaus, um herauszufinden, was ihm fehlt. Und sie fand es heraus. Drogen. Ja, Drogen waren sein Problem. Nach der Behandlung wurde es besser. Aber dann hat es wieder angefangen. Eines Tages wurden sie getrennt. Aber nicht, weil Shirin sich von ihm getrennt hätte. Nein, er landete im Gefängnis. Da haben sie ihn gut bewacht. Aber schnell haben sie es kapiert. Es wird kein Mensch aus ihm. Und er starb. Es war eine Scheidung aus Gottes Händen. Dann heiratete Shirin einen geschiedenen Mann. Einen LKW-Fahrer. Er war oft weg. Er hatte aus seiner ersten Ehe 2 Kinder, 2 Jungs. Und Shirin kümmerte sich um die Kinder, wusch und kochte für sie. Der Mann gab ihr auch ein gutes Haushaltsgeld. Aber auch er hat gestohlen und kam ins Gefängnis. Jetzt will Shirin sich scheiden lassen. Sie will auch ihr Brautgeld, ihre Mehriye. Shirin ist clever und gescheit. Sie wird das Geld schon kriegen. Beim Auschecken schnappen wir uns die Pässe und verlassen fast fluchtartig das Hotel. Erst als wir Isfahan 30 Kilometer hinter uns haben, bin ich einigermaßen beruhigt. Plötzlich klingelt Naidas Telefon, sie tauscht die üblichen Höflichkeitsfloskeln aus. Und dann erstarrt ihr Gesicht. Die nette Empfangsdame ist dran. Ihr wurde gekündigt, weil sie mich und meinen Mann in einem gemeinsamen Zimmer übernachten ließ. Ich bekomme einen Riesenschreck. Unseretwegen hat diese junge Frau ihre Stelle verloren. Ist es das wert? Sollten wir nicht einfach auf Iranisch heiraten und gut? Ahmed starrt vor sich hin. Wir sind nach Shiraz weitergefahren. Hier steht das Mausoleum von Hafiz, dem berühmten persischen Dichter. Dessen Poesie tönt aus riesigen Lautsprechern. Eine romantische Atmosphäre für heimliche Rendezvous. Junge Menschen sitzen auf der Grabplatte von Hafiz, lachen, flüstern. Im Zentrum von Shiraz, auf dem Platz vor der Zitadelle des Karim Khan, steuern 4 Zigeunerinnen in bunten, glitzernden, langen Kleidern direkt auf mich zu. Ich bin meilenweit als Touristin auszumachen. Die Älteste greift nach meinem Ärmel. Sie will aus meiner Hand lesen, mir die Zukunft vorhersagen. Gut, sag ich, wenn ich ihre Stimme aufnehmen darf. Du fotografierst aber nicht? Schwöre bei Gott, dass du keine Fotos machst. Im Namen des Propheten Mohammed. Du bist ehrenhafter als jeder Mann, du bist bei allen beliebt, du sprichst nur süße Worte und du weißt dich zu benehmen. Du bist aber auch starkköpfig und trotzig. Ich lese auf deiner Stirn, eine Reise steht dir bevor. Du hast einen Mann, der dich sehr liebt, du bist aber auch eigenwillig und akzeptierst keine Ungerechtigkeit. Auf deiner Stirn lese ich, du wirst 2 Kinder haben. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ghulam Reza. Du wirst auch nach Mekka pilgern und da erwartet dich eine frohe Botschaft. Und noch etwas. Du hast eine Freundin in der Familie. Ehre sie. Ahmed lacht über die Prophezeiung. Doch mir ist nicht zum Lachen. Heute würde ich am liebsten im Auto schlafen. Nicht wieder in einem Hotel. Das Hotel, das wir betreten, ist sehr schick, das Licht dezent, die Möbel à la Louis XIV. In der Lobby sitzen 2 alte Frauen. Ihre Chadors sind so tief in die Gesichter geschoben, dass ich nur ihre Augen und die Nasenspitze sehe. Ihre Blicke, die mich förmlich durchbohren, sind nicht interessiert wie die Blicke der Iraner auf den Straßen. Kein »How are you?« wird fröhlich zur Begrüßung ausgesprochen. Die Frauen schauen grimmig, fast verachtend. Oder bilde ich mir das nur ein? Die Revolutionswächterinnen. Ohne Diskussion nehmen wir zwei Zimmer. Eines für die Frauen, eines für die Männer. Meine Schwiegermutter schläft nach dem anstrengenden Tag sofort ein und schnarcht leise. Naida und ich finden keine Ruhe. Ich vertraue Naida an, dass ich überlege, im Iran noch einmal nach den hiesigen Sitten zu heiraten und frage, was sie davon hält. Statt zu antworten, erzählt sie mir von den Vorkehrungen für die Festivitäten. Das hört sich nach sehr viel Arbeit an. Also, es fängt an mit Hosteguri. Der Bräutigam ins B kommt, begleitet von seinen Eltern ins Haus seiner Auserwählten. Früher hat das Mädchen ihren Zukünftigen bei dieser Gelegenheit das erste Mal flüchtig gesehen. Er durfte auch einen Blick von ihr erhaschen, in den paar Sekunden, in denen sie ihm den Tee serviert hat. Heutzutage kennt sich das junge Paar schon, zumindest meistens. Das Wichtigste ist, die Eltern des Mädchens müssen einverstanden sein. Wichtig ist auch die Höhe der Mehriye, eine Art Geldanlage für die Braut. Falls die jungen Leute heiraten, muss der Ehemann seiner Gattin zu jedem Zeitpunkt die Summe der Mehriye auszahlen können. Ansonsten wandert er ins Gefängnis. 500 Goldstücke ist so der Standard. Dafür kann eine Frau im Iran bis an ihr Lebensende fast sorglos leben. Am häufigsten. Ich frage mich, wer unter diesen Umständen im Iran überhaupt heiraten kann. Und bin froh, dass mein Ahmed sich keine Sorgen um Brautgeld für mich machen muss. Und Hosteguri ist für uns nicht mehr nötig. Nach Hosteguri kommt Art, die amtliche Registrierung der Ehe. Ein paar Monate nach Art folgt das Fest aller Feste, Arusi, also die Hochzeit. Und sofort öffnet Naida die Fotogalerie auf ihrem Handy. Sie als Braut im weißen Kleid. Aber was für ein Make-up. Stark, glitzernd, provokativ. Es aufzutragen muss Stunden gedauert haben. Auch Fasin ist geschminkt, wie ein Fernsehstar. Puder, Lipgloss, korrigierte Augenbrauen. Die Fotos, sagt Naida, seien gar nichts gegen den Hochzeitsfilm. Der sei 3 Stunden lang. Den ganzen Vormittag und den halben Nachmittag verbrachten Naida und Fasin mit dem Fotografen und dem Kamerateam. Die arbeitslosen Filmemacher im Iran haben ihre Nische gefunden. Wir mussten mal durch den Park rennen, uns im Laub wälzen, die Blätter von den Kleidern abschütteln, uns auf der Treppe einer kleinen Pagode hindrapieren, uns in die Augen schauen und hier... Ihre Lippen kommen einander ziemlich nahe, aber noch kein Kuss. Um Gottes Willen nicht küssen. Noch waren sie ja nicht verheiratet. Naida gähnt. Der Rest des Berichts fällt knapp aus. Auf der Straße vor dem Festsaal wurde ein braunes Lämmchen mit einem Messerschnitt durch die Kehle, also halal, geopfert. 200 Gäste waren da. Das Paar wurde mit Geldscheinen förmlich überschüttet. Fasin ist nur kurz bei der Braut geblieben und dann zu den Männern in einen anderen Saal rübergegangen. Als Fasin den Frauenraum verlassen hatte, fand ich meine Hochzeit dann nicht mehr ganz so schön. Das Leben von Parvoneh Hanum. Parvoneh lebte 22 Jahre mit Mahmoud zusammen, sehr gut, sehr fröhlich. Es gab auch manchmal Streit, klar, aber nichts Wichtiges. Nach 22 Jahren nahm Mahmoud eine andere Frau. Pavoni ließ sich daraufhin scheiden. Dann vertrugen sie sich aber wieder und kurze Zeit später nahm Pavoni Mahmoud wieder bei sich auf. Doch Mahmoud ging wieder zu der anderen Frau und Pavoni wurde klar, dass sie ihren Mann nicht mehr will. Mahmoud verstand das nicht. Ich will euch beide, ist doch kein Problem. Sie verschwinde, ich will dich nicht mehr. Du hast eine andere Frau genommen. Nein, das stimmt nicht. Ich habe gelogen. Ich will keine andere, nur dich. Und abends, wo gehst du denn dahin? Eines Tages ließ Pavoni das Wohnungsschloss austauschen. Als Mahmoud zurückkam, sagte sie zu ihm, geh dorthin, woher du kommst. 16 Jahre lang war Mahmoud weg. Aber neulich kam er zurück und hat Pavoni angefleht, bitte, vertrage dich wieder mit mir, damit wir zusammen leben können. Ich verzeihe dir, was du gemacht hast. Aber Pavoni antwortete, ich will dir aber nicht verzeihen. Ich liebe dich nicht mehr. Sie ist etwas traurig deswegen, aber sie ist auch sehr stolz. Ja, so ist sie. Wir sind wieder in Teheran, in der vertrauten, schönen Wohnung meiner Schwiegermutter. Wie jeden Tag sind Agar Amin, ein pensionierter Ministerialbeamter, und seine Frau Simin da. Wir essen die köstlichen iranischen Windbeutel. Agar Amin ist eine Art Familienoberhaupt. Mit Problemen kommen alle zu ihm. Ahmed und ich tragen ihm die Sache mit unserer deutschen Eheurkunde vor. Damit eine Frau mit einem Mann in einem iranischen Hotel übernachten darf, braucht sie einen Personalausweis und eine Geburtsurkunde. In die Geburtsurkunde der Frau und ebenso in die Geburtsurkunde des Mannes muss zweifelsfrei die Ehe eingetragen sein. Und muss ich, um nach dem islamischen Recht verheiratet zu sein, Muslimin werden? Ja, sicher. Wenn du einen Muslim heiratest, bist du automatisch Muslimin. Und wenn du schon im Ausland geheiratet hast, muss die Ehe von unserer Botschaft bestätigt werden. Mir wird mulmig zumute. Wenn ich nach islamischem Recht heirate, werde ich nicht nur Muslimin, ich werde auch automatisch iranische Staatsbürgerin. Wenn ich zurück nach Berlin will, brauche ich eine schriftliche Bewilligung meines Mannes. Ich kann nicht mehr über mich selbst bestimmen. Ich weiß, dass Ahmed nie etwas gegen meinen Willen tun würde. Trotzdem fühlt es sich bizarr an. Wir alle hier lieben dich. Bleib hier und lebe mit uns. Das Leben von Simin und Agar Amin. Sie kannten sich kaum und schon waren sie verheiratet. Simin sah Agar Amin und es war um sie geschehen. Na gut, Agar Amin war schon mal verlobt. Seine Auserwählte war sehr krank. Vier Männer hatte sie an der Nase herumgeführt. Bis zu dem Tag der Hochzeit hatte sie immer gesagt, gut, sehr schön, ich heirate dich. Doch vor dem Mullah hat sie alles bestritten und wollte nicht mehr. Und so war es auch mit Agar Amin. Wir hatten ihr schon viel Gold geschenkt und einen Ring. Doch am Tag der Hochzeit sagte sie, ich will Agar Amin nicht, ich will ihn nicht. Und Agar Amin fragte, wieso, ich liebe dich doch. Ich liebe dich auch, meinte sie. Aber ich will nicht, dass du mein Ehemann wirst. Ich liebe dich als meinen Vater, meinen Bruder oder sonst noch was, aber nicht als meinen Mann. Iron, wieso? Fragte er. Wir fragten alle, wieso hast du Angst? Agar Amin weinte Tag und Nacht. Und mein Mann meinte zu ihm, höre auf, es ist vorbei, sei nicht solch ein Esel. Es gibt noch andere Frauen. Diese Iron, die ist ja nicht ganz bei Sinnen. Danach suchten wir eine neue Frau für Agar Amin. Jemand kannte einen ehrenwerten Mann mit einer guten Tochter, Simin. Agar Amin besuchte sie und sagte zu mir, das Mädchen ist nicht schlecht, was machen wir? Wir nehmen sie. Wir gingen hin, machten Hostegorie, sie saßen eng beieinander. Aga Ramin starrte sie an, ihr Gesicht, ihre Augen, alles war an der rechten Stelle. Und Aga Ramin fragte, möchtest du mich heiraten? Simin schämte sich, weil ich dabei war. Da schob Aga Ramin seine Hand unter Simins Chador und fragte noch einmal, willst du mich? Sie nickte. Kurz danach haben wir ihre Hochzeit gefeiert. Wir sind zu Gast bei Mehran, noch einem von Ahmeds Cousins. Die Atmosphäre, eine Mischung aus Familienessen und Kulturveranstaltung, fasziniert mich. Die neunjährige Minou rezitiert ein Fragment aus Shahnameh, dem Epos des Nationaldichters Ferdowsi. Wir sitzen auf dem Boden, vor uns duftender Reis, Hähnchen mit Nüssen und Granatapfelsirup, scharfen Spinat-Joghurtsalat mit viel Knoblauch. Nach dem Essen erzählt mein Mann von unserem Problem in den iranischen Hotels. Der Gastgeber, Richter von Beruf, weiß sofort Rat. Es gibt doch noch Sire, die Ehe auf Zeit. Damit könnten wir das Problem lösen. Der Richter erklärt, dass Sire im Iran heute durchaus normal ist. Die Ehe auf Zeit kann von einer Minute bis zu 200 Jahren dauern. Sie wurde eingeführt, um uneheliche Kinder zu iranischen Bürgern erklären zu können. Denn Kinder bekommen immer die Staatsbürgerschaft des Vaters bzw. des Ehemannes der Mutter. In der Schah-Zeit war Sire verboten. Nach 1979 wurde sie wieder zugelassen. Es sind bis zu 40 Zeitehen für jeden Mann möglich. Im Handumdrehen setzt der Richter ein Dokument auf. Es ist unser Ehevertrag. Unsere Ehe wird auf 99 Jahre geschlossen. Man fragt mich, welchen Betrag ich als Brautgeld haben will. Gar nichts. Das geht aber nicht. Mehriye muss sein. Mindestens Nabot und einen Koran. Ich will aber keinen Zucker. Und mit dem Koran... Sie mag Rosen. Ich gebe dir als Mehriye statt 500 Goldmünzen 500 rote Rosen. Die kann ich jederzeit von meinem Mann verlangen. Ja, wunderbar. Die versammelten Frauen sind mit meiner Entscheidung nicht besonders glücklich. Du verdirbst unsere Preise. Alle Anwesenden unterschreiben das Dokument. Sie küssen und beglückwünschen mich. Was, frag ich. Das war's? Mein Mann nickt, küsst mich auf beide Wangen und dann auf den Mund. Nun bist du meine persische Gattin. In dieser Nacht bin ich hellwach. Ich hab gerade geheiratet. Völlig unspektakulär. Ahmed schläft den Schlaf der Gerechten. Meine Schwiegermutter winkt mich zu sich. Heute erzähle ich dir meine Geschichte. Die Geschichte meiner Schwiegermutter. Meinen Mann lernte ich in einer Bäckerei kennen. Er hat Brot gebacken und verkaufte es. Er gab mir zwei Laibe Brot. Es war ein sehr gutes Brot. Als ich nach Hause kam, war die Frau meines Bruders verblüfft. Das ist kein normales Brot. Das ist das Brot der Liebe. Mein Bruder war wütend. Er setzte sich einen Hut auf und folgte mir zum Bäcker. Ich bemerkte ihn nicht. Der Bäcker meinte, wie immer, zwei Brote. Ich nickte. Er reichte mir das Brot und ich ihm das Geld. Das war's. Kein Wort mehr. Er hatte meinen Bruder erkannt. Mein Bruder betrieb ja ein Hammam und eines Tages sprach der Bäcker meinen Bruder im Hammam an. Ihre Schwester wird erwachsen, sie sollte bald heiraten. Mein Bruder sagte, kommen Sie in 2 Monaten. Doch mein Zukünftiger antwortete, ich komme in einer Woche. Und mein Bruder wunderte sich, wieso diese Eile? Die Antwort war, ich muss verreisen. Und dann schlossen wir die standesamtliche Ehe. Das war's. Erst danach beichtete mir mein frisch angetrauter Ehemann: Ich habe nichts. Ich arbeite am Tag und abends essen wir das Brot, das ich verdient habe. Herrje, mein Bruder wollte die Ehe annullieren. Ja, er wollte meinen frisch Vermählten umbringen. Doch mein Mann blieb ruhig und sagte zu meinem Bruder: Ich nehme meine Frau mit und gehe. Doch er ging allein weg und ließ mich zurück. Nach einem Jahr hatte ich immer noch keine große Hochzeit. Eine Schande. Mein Mann kam ab und zu, wir sahen uns kurz und er ging wieder. Mein Bruder sagte: Du bist nicht mehr meine Schwester. Lass dich von ihm scheiden, sonst enterbe ich dich. Und ich sagte: Ich lass mich bestimmt nicht scheiden. Ich konnte nicht anders. Ich liebte meinen Mann. Er hat mich auch geliebt. Nach einem Jahr und 4 Monaten bin ich aus dem Haus meines Bruders abgehauen. 2 Löffel hatten wir, 2 Teller, 2 Messer, 2 Töpfe, von allen nur 2, egal. Ich wollte mit ihm zusammenleben. Wir hatten ein kleines Zimmer. Ich war sehr niedergeschlagen. Ich verzehrte mich nach meiner Familie und wurde krank, sehr krank. Ich verstand die Welt nicht mehr, dass sie mich verstoßen hatten. Ich musste ins Krankenhaus, schluckte nichts als Medikamente. Mein Mann besuchte mich. Ich fürchtete mich vor ihm. Er flößte mir Löffel um Löffel die Suppe in den Mund. Iss, stirb nicht. Iss, wenn du nicht isst, stirbst du. Nach 40 Tagen machte ich meine Augen auf und sah meinen Bruder. Er stand da, neben meinem Bett und weinte. Als ich ihn sah, wurde ich gesund. Dann kam ich nach Hause zu meinem Mann und dann, wie es so ist, wurde ich schwanger. Einen Jungen habe ich zur Welt gebracht. Er war sehr hübsch. Sein Name war Farumas. Als er 1 Jahr war, starb er. Mein Leben war sehr schwer. Aber jetzt geht es mir gut, sehr gut. Früher ging es mir auch gut. Ich hatte ja Liebe. Ja, ich habe meinen Mann geliebt. Wohin er auch ging, was er auch getan hat, ich war immer bei ihm. Ich war gern mit ihm zusammen. Wir haben 3 Kinder großgezogen. این خونه تا اون خونه شور و شور آبش میاد zwischen 2 Häusern fließt ein Fluss voller Wasser. سر شب خوابش میاد. Unsere Braut ist noch ein Kind und sollte längst schlafen. Zwischen 2 Bergen wird Mais angepflanzt. Der Bräutigam ist wie ein Baum, groß und schlank. Es wird hell draußen, als meine 84-jährige Schwiegermutter von der Liebe singt. Sie streichelt mein Gesicht und zieht von ihrem Ringfinger ihren Ehering ab. Vor 67 Jahren hat sie ihn von Ahmeds Vater bekommen. Der Ring hat kleine Beulen und Kratzer. Sie hat ihn nie abgesetzt. Meine Schwiegermutter ergreift meine Hand und streift mir den Ring über. Jetzt ist er deiner, sagt sie. Ich denke an Parvane, die zu stolz war, sich mit ihrem ehebrecherischen Mann zu versöhnen. An Shirin, die trotz 2er gescheiterter Ehen um ihr Recht kämpft, an Cobra, die Kraft gefunden hat, ihre große Liebe zu vergessen, und vor allem an meine Schwiegermutter, die für mich mehr als die Mutter meines Mannes ist. Sie ist meine Freundin. Ich bin ein Teil dieser Familie. Ich bin eine persische Gattin. Die persische Gattin, von der Herausforderung, im Iran zu heiraten. Sie hörten ein Feature von Renata Borowczak. Es sprachen Melina von Gagan, Friederike Frerichs, Gabriele Blum, Sabrina Tannen, Ahmed und Agar Amin. Ton Alexander Brennecke. Regie Renata Borowczak. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.